Fasses, die aneinandergereiht sind wie die verschiedenen Teile einer Fuge. Io muoio come un'onda desolata alle 5 della tarde. Und ein Schenkel mit trostlosem Horn am Nachmittag um 5 Uhr. Kappa. Wir haben Windungen, Faltungen, Drehungen, die Wölbungen des Hochaltars von Santiago de Compostela nachahmen. Comenzaron los sones de Bordeaux. Cinco de la tarde. Ein riesiges Karussell mit Holzpferdchen. Das ist die Arena. La campana de arsénico y el humo. A las cinco de la tarde. Die Glocken des Dunstes, des Arsens. Am Nachmittag um 5 Uhr. Kappa, die zur Kathedralsorgel anschwillt. In der Esquina, Grupo de Silencio. A las cinco de la tarde. An den Ecken, Gruppen aus Schweigen. Am Nachmittag um 5 Uhr. Über das Rückgrat und die bröckeligen Hörner hinweg flattert. Il toro solo. Corazón arriba. Und der Stier? A las cinco de la tarde. Am Nachmittag um 5 Uhr. Und sich so tief herablässt. Cuando el sudor de nieve fue llegando. Dass sie dunkle Spritzer vom Boden haufen. A la tarde. Mutter feurigen Schnaubens. Nachmittage um 5 Uhr genau. Die Taieguia gibt es in allen Farben. Auch wenn fast jeder Ton, ja beinahe jeder Trache, einen eigenen Ruf als Glücksbringer oder böses Omen hat. Zuckendes Bündel von Leben und Mut. Schwarz zeichnet sich der in geballter Kraft erscheinende, mutzitternde Leib mit dem gehörnten Haupt ab. Ein Sarg ist mit Rädern das Bett. Am Nachmittag um 5 Uhr. Knochen und Flöten tönen im Ohr ihm. Am Nachmittag um 5 Uhr. Ihm brüllte der Stier in der Stirn schon. Am Nachmittag um 5 Uhr. Das Zimmer erschallert vor Todkampf. Am Nachmittag um 5 Uhr. Von weit her kriecht schon der Wundbrand.